Übung 3. Beispiel. Der Computer ist schön. Ich kaufe den Computer. Ich kaufe den Computer. Ich kaufe den Computer. Und jetzt Sie. Der Computer ist schön. Ich kaufe den Computer. Das Fahrrad ist gut. Ich kaufe das Fahrrad. Die Tasche ist schick. Ich kaufe die Tasche. Die Bücher sind interessant. Ich kaufe die Bücher. Die Kamera ist neu. Ich kaufe die Kamera. Der Laptop ist praktisch. Ich kaufe den Laptop. Das Handy ist günstig. Ich kaufe das Handy. Die Stifte sind gut. Ich kaufe die Stifte. Die Zeitung ist interessant. Ich kaufe die Zeitung. Der Schirm ist elegant. Ich kaufe den Schirm.